Hallo, hier ist KRD aus der verwahrlosten Dosenhausener Radio Station. Am Mic, der DJ, nicht der TJ. Willkommen auf der dunklen Seite der Dosensuche. Heute ist die Folge Nummer 22. Beunruhigende Nachrichten aus Dosenhausen. Für TJ, nicht für mich. Bei einer seiner Dosen soll das Logbuch voll sein, bei einer anderen wurden angeblich nur noch Überreste gefunden. Als gewissenhafter Dosenbesitzer muss man selbstverständlich nach dem Rechten sehen. So hat er den Cache mit dem vollen Logbuch zunächst deaktiviert, doch bei dem anderen will er zuvor erst einmal nachschauen. Wir nehmen euch heute mit auf eine Cache-Wartung von 2 Mikrodosen ganz unterschiedlicher Art. Doch hört selbst. Na gut, Vorbereitungen sind getroffen. Paddling haben wir auch. Wäre blöde ohne, ne? Ist ja schließlich Wartung. Worauf warten wir denn? Naja, mal sehen. So, wir befinden uns am Schloss Gimborn. Und der Paddling, der dort schon seit Jahren liegt, scheint ein volles Logbuch zu haben. Ursprünglich war es mal eine Filmdose, die sind aber bekanntlich nicht wasserdicht. Und irgendwann habe ich dann die ursprüngliche Filmdose gegen ein Paddling ausgetauscht. Ja, und jetzt liegt er da. Schauen wir mal. Ach, ich habe gar keine Handschuhe mitgenommen, ich Depp. So, hier sollte eigentlich am Baum ein Stein liegen. Tut er auch. Und darunter liegt der Paddling. Den tausche ich jetzt ganz einfach gegen einen anderen Paddling aus. Mit neuem Logbuch und siehe da, alles ist wieder schick. Und den verranzten Paddling mit dem verranzten Logbuch nehme ich mit. Zack, schon gewartet. Das war ja einfach. Wir gehen jetzt noch ein paar Meter weiter. Ist nämlich eigentlich ganz schön hier. Ist so eine Kirche und das Schloss eben. Im Moment ist nicht viel los. Unten steht ein Wandererpärchen. Die werden hier vielleicht auch gleich hergehen. Aber das mit der Wartung ist ja jetzt durch. Ich bin nur froh, dass wir Desinfektionsgel mit haben. Ansonsten könnte das nämlich eng werden. Hier ist auch so eine Kapelle. Auch sehr hübsch. So. Jetzt werde ich in dieser Kapelle zwei Opferkerzen anzünden. So sieht's aus. Streichholz. Sind feucht, wollen nicht. Der Cache, der hier liegt, ist ursprünglich anlässlich einer Hochzeit gelegt worden von Ardo. Das ist auch schon ein recht alter hier. Und Ardo kommt nicht von hier. Und als irgendwann das Logbuch voll war, habe ich ihn gefragt, damals, weil ich ja hier in der Gegend wohne, ob ich ihm das Logbuch tauschen sollte. Dann sagt er, ja, mach ruhig. Das war damals noch so. man hat sich geholfen. Heutzutage bin ich da kein Freund mehr von, aus dem einfachen Grunde, weil die Leute, wenn sie eine Dose legen, dann sollen sie bitte auch warten. Aber damals war das halt alles noch ein bisschen anders. Und nach einer Weile, als ich das dann schon zum zweiten Mal gewechselt hatte, frug er dann, ob ich einen Kasch nicht adoptieren wollte. Und das habe ich dann gemacht. Darum ist es quasi der einzige Cache, den ich mein eigen nenne und den ich auch selber als Fund gelockt habe. Soweit zum ersten Teil der Wartungsrunde. TJ hat sich im Anschluss von seiner Holden zum heimlichen Versteck seines Mysteries bringen lassen, um auch dort nach dem Rechten zu sehen. Unbestätigten Logs zufolge sollen sich da nur noch Fragmente finden lassen. Das kann TJ selbstverständlich überhaupt nicht glauben, da trotz diverser Mäharbeiten in den letzten Jahren die Dose niemals verschwunden ist. Was ist da los? Wir werden es erleben. Ich befinde mich jetzt an einem anderen meiner Caches. Es ist ein Mystery. Und der heißt Leitplanken Statistik Mystery. Und es wurde von Problemen gesprochen. Jetzt wollen wir mal schauen, ob A, die Dose noch da ist und B, in welchem Zustand sie ist. Hier ist vor kurzem noch gemäht worden, das ist schön. Ich will hoffen, dass ich nicht zu viel verrate. Und die Dose ist noch da. Mal eben reingucken. Oh. Gut, die nehme ich direkt so mit. Das sieht nach einem feucht-nassen Zelluloseklumpen aus. Das muss ich tauschen. Also ab nach Hause damit. Ich denke mal, neue Dose, neues Glück. Damit haben wir auch das schon wieder erledigt. Und weiter geht's. Und mit dieser Bombensensation endet diese Wartung. Zurück ins Studio. Selbstverständlich hat TJ umgehend die Laboratorien im Keller der verwahrlosten Dosenhausener Radio Station aufgesucht. Er möchte dort die Überreste in Augenschein nehmen, da sie möglicherweise über die Jahre zu infektiosem Geomüll mutierten. Derartige Abfälle müssen entsprechend behandelt werden, um eine Gefährdung der dosensuchenden Bevölkerung auszuschließen. Hier nun der Mitschnitt der Dosen-Vivisektion. Hallo, ich habe ja eben diese Cache-Wartung durchgeführt und dabei festgestellt, dass einer der Caches nicht mehr in einem optimalen Zustand ist. Die Dose zeigte direkt beim Öffnen einen möglicherweise Zelluloseklumpen, auf jeden Fall Anzeichen von Schwarzschimmel. Deswegen habe ich die sofort mal weggenommen. Ja, und jetzt befinden wir uns im geheimen Labor des Konservenradio Dosenhausens, wo ich unter erhöhten Sicherheitsmaßnahmen diese Dose öffnen werde, um sie und den Inhalt in Augenschein zu nehmen. So, jetzt machen wir hier erstmal zu. Oh, Schleuse ist zu. Mal für Beleuchtung sorgen. Ist hier so ein Lupending. Ganz wichtig. So, Licht ist auch an. Dann Handschuhe. Es geht nichts über Handschuhe. Ganz wichtig. Ne? Man weiß ja nicht, was da drin so alles lebt. Ganz gefährlich hier. So. Nur mal gucken, wer hat denn hier die ganzen Deckel wieder liegen? Das ist ja fürchterlich. So, weg. Fässchen auch. Lupe einstellen. Da ist sie auch schon. Es ist keine echte Filmdose, aber sowas Ähnliches. Und es zeigt sich wieder mal, es ist möglicherweise nicht wasserdicht. Ja, es ist ein feuchter, schimmliger, ekliger Zelluloseklumpen. Widerlich, der ist pechschwarz, der ist Also pechschwarz, nee, das geht gar nicht. Der darf hier mal in Ruhe trocknen. Da darf natürlich kein Mensch dran. Und bevor der jetzt nicht durchgetrocknet ist, kann ich da auch keine Logbuchkontrolle machen. Normalerweise gucke ich ja sämtliche Logbucheinträge durch, ob da nicht möglicherweise jemand online gelockt hat, der nicht im Logbuch steht, weil das geht überhaupt nicht. Das werden wir so auch nicht machen. Das, was mich jetzt natürlich ärgert, ist an der ganzen Aktion, hier sind Magnete dran, weil Leitplankenmöglichkeiten, ihr kennt das, das muss ja irgendwie halten an der Leitplanke, weil es ist eben der Leitplankenstatistik-Mystery. Und die Magnete, die müssen wir natürlich retten. Den Rest von der Dose schmeißen wir weg. Ich habe jetzt hier ein Werkzeug, ein sogenanntes Cuttermesser. Und damit schneide ich jetzt den Schrumpfschlauch auf, der die Magneten an der Dose hält. So. Na, da geht nichts drüber, das ist wichtig. So muss das sein. Dann hält das auch längerfristig. Aber sonst bringt das nämlich nichts. So, da sind sie schon. Der Schrumpfschlauch, der ist auch richtig fest geworden. So ein oder zwei lagen, egal. Und dann waren die Magneten vorher, damit sie sich nicht so einfach verziehen, mit etwas Klebeband gesichert. Insofern, jetzt klebt hier die Sauerei. Nee, das kann man so leider nicht mehr verwenden. Es geht in den Müll. Aber das Logbuch, das kommt jetzt in einen Gefriertrockner und da kann es dann trocken werden. Und da wollen wir mal gucken, wer da sonst noch so draufsteht. Ja, kommen wir zum zweiten Logbuch. Die Dose öffne ich auch mal, aber das sieht alles noch ganz gut aus. Hier ist angeblich das Logbuch voll. Jetzt wollen wir mal gucken. Wir schreiben ja in der Regel drauf, Achtung, das Logbuch ist erst voll, wenn alle Vorder- und Rückseiten beschrieben sind. Und tatsächlich sieht es nicht so aus, oder? Da ist, na doch, auch beschrieben. Hier, eine Stelle ist noch komplett frei. Haha, noch eine Stelle frei, noch mehr Stellen frei. Das Logbuch ist nicht voll. In der Mitte sind ohne Ende noch Eintragsmöglichkeiten. Das hätte überhaupt nicht gewechselt werden müssen. Wieder zeigt es sich, Geocacher kriegen es nicht geregelt, ein Logbuch komplett voll zu schreiben. Das ist offensichtlich genetisch nicht machbar. Ärgerlich, ärgerlich. Da hätten also noch locker 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 Einträge Platz gehabt. Da schau her, das Logbuch ist voll. Selbstverständlich. Na, das werden wir dann in den nächsten Tagen prüfen, um festzustellen, ob da auch wirklich jeder sich drin verewigt hat, der online gelockt hat. Weil das geht so nämlich überhaupt nicht. Ne? Schon alleine, wie das Hausmeister Krause immer sagt, Ordnung muss sein. So. Tja, das war's. Der andere Paddling, der wird jetzt in den nächsten Tagen wieder neu bestückt und steht bereit für den Fall, dass mal wieder das Logbuch voll ist. Und dann steht ja da noch die Sache aus mit der Reparatur des Leitplanken-Statistik-Mysteries. Und das werden wir jetzt relativ schnell angehen, weil wer weiß denn schon, ob in Kürze noch Zeit dafür ist. In diesem Sinne, ich schalte hier jetzt erstmal ab, zurück ins Studio. Ja, und dann hat der TJ gar nicht so lange gebraucht und ist am nächsten Tag einfach hier vorbeigekommen, um sich in den geheimen Laboratorien einen neuen Mikro zu basteln. Bevor wir uns im Anschluss dieser Problematik widmen, hier noch ein längst verschollen geglaubtes Tondokument aus dem August 2011. Schon damals, TM, hat TJ sich auf dem Hochsitz kritisch äußern müssen. Einen anderen Trend habe ich auch wieder. Ganz cool. Wir haben den einen noch nicht fertig. Ach so. Ja, wir waren nur noch im Wald. Ich spiele auch noch im Wald. Also. Ich krieg ganz böse Loks. Ich sollte mein Logbuch tauschen. Was? Ja, Logbuch voll. Lass mich raten, die Vorderseiten sind beschrieben und die Rückseiten nicht. Ich habe keine Ahnung, ich bin nicht hingegangen. Also. Wir kriegen auch dauernd solche Post. Ich habe in meiner Tasche, wenn ich losziehe, immer so ein paar Ersatzlogbücher drin. Mhm. Kann man bei schlechtem Wetter super vom Fernseher basteln. Gibt schöne Anleitungen im Netz zu. Muss nur ausdrucken, auseinanderschneiden, zusammentackern. Geht super. Die nimmst du mal mit. Da habe ich immer noch zwei, drei von der Tasche. Und wenn ich sehe, da ist ein Logbuch voll, okay, dann schenke ich der Dose ein neues Logbuch. Oder eine Erweiterung. Ja, das Problem ist ganz einfach. Wenn du siehst, da ist ein Logbuch voll, ne? Also so richtig voll. Das heißt, Vorderseiten sind beschrieben und Rückseiten sind beschrieben. Dann hat mit Sicherheit schon vor 2 Monaten irgendjemand dem Owner Bescheid gesagt, dass er mal das Logbuch tauschen muss, weil es voll ist. Halbes Jahr vorher. Ja. Kriegen wir auch dauernd. Ich drucke jetzt in meine Logbücher immer rein, so auf der letzten Seite oder eben bei einem Mikrolog hinten als letzten Eintrag. Achtung, ein Logbuch ist erst dann voll, wenn auch die Rückseiten beschrieben sind. Vielleicht ist das auch einfach nur ein Phänomen, weil es einfach zu viele sind. Weil es immer mehr werden und immer mehr Leute in die Natur drücken und einfach nur Massepunkte machen wollen. Okay, kann man ja auch machen. In den Ballungsgebieten hast du ja genug Zeug rumliegen. Ja, aber trotzdem. Wenn du erstmal 500 Regenrinnen, nicht? Filmdosen, Tradis gemacht hast, dann denkst du, das gehört so. Widerstrebt das denn eigentlich nicht diesem vorherrschenden Öko, Geiz ist geil und Spargedanken und Grüngedanken hier zu sagen, okay, ich schreibe das Heft oder das Buch nicht nur einseitig voll, sondern ich schreibe auch auf Rückseiten. Kann natürlich einer sagen, da hat einer einen Stempel reingetan, drückt auf die Rückseite durch und ich will ja nicht durch irgendetwas schreiben, wo jetzt noch Tinte vom Vordermann da ist. Und das ist auch der Genre hier vorbei. Ja, es ist zumindest kein Wildschwein. Für ein Wildschwein ist auch zu hell. Ja. Guten Morgen und willkommen in den geheimen Laboratorien des Konservenradio Dosenhausens. Wir werden heute gemeinsam einen Mikro fertigstellen, der einer Filmdose gleich mittels Magneten an einer Leitplanke haften soll. Dazu haben wir bereitgelegt den Mikro, sprich die Filmdose, 2 Magneten, Klebeband, auch Duct Tape oder Gaffer Tape genannt, Schrumpfschlauch, eine Heißluftpistole, so eine Art Hochleistungsföhn und ein Logbuch. Wir befestigen 2 Neodym-Magnete an der Dose und das machen wir mit einem Streifen Klebeband. Es muss auch gar nicht so viel sein. Ja. So, es geht einzig und allein darum, die Magneten zu fixieren, damit sie nicht verrutschen, während man darüber den Schrumpfschlauch fertig macht. Dann schneidet man den Schrumpfschlauch in die entsprechende Länge, zieht ihn über den Mikro und kann sofort mit dem Aufschrumpfen, sprich dem Erhitzen, beginnen. Wir beginnen mit 150 Grad. Schön darauf achten, dass der Schrumpfschlauch sich gleichmäßig anlegt. Man wird eine saubere Hülle haben, damit die Magneten nicht abgehen oder der Kleber vom Klebeband, der sie fixiert hat, sich nicht löst. So. Fertig. Jetzt blasen wir die Pistole noch eben kalt. Schon haben wir ein formschönes Döschen mit Magneten das nur darauf wartet, an die nächste Leitplanke geheftet zu werden. Was jetzt noch fehlt, ist das Logbuch. Das stecken wir da jetzt hinein. Und fertig ist die Wartung. Rauslegen, freischalten, glücklich sein. Zurück ins Studio. Tja, und dann ist der TJ noch rausgefahren und hat das Döschen weggebracht. Jetzt scheint da alles wieder in Ordnung zu sein. Wir sind gespannt, wie lange das funktioniert. Schließlich wird die Dose nicht ewig dicht bleiben. Aber es sollte jetzt eine Zeit lang halten. Mit einer ganz anderen Art von Wartung hat es der Owner des Caches Henrietta Island zu tun. GC36AQX. Die Dose liegt dort seit dem 11.09.2011, wurde im Rahmen einer Expedition gelegt und seither nicht oft gefunden, sprich nullmal. Die Wartung des Owners bezieht sich lediglich auf die Entfernung unsinniger Spam und falscher Fundlogs. Die Dose dort tatsächlich zu finden, scheint eine der letzten Herausforderungen zu sein. Das Treppchen ist noch leer, aber zieht euch warm an. Falls noch jemand einen Ort für einen neuen Cache sucht, bietet sich eine weitere Insel ganz in der Nähe an, Jeanette Island. Möglicherweise beruht der Name auf der Mär, dass dort irgendwo ein roter Hut eingefroren sein soll. Wer weiß das schon? Vielleicht wird in ferner Zukunft eine Expedition den Wahrheitsgehalt überprüfen. Oder die ganze Chose schmilzt im Rahmen des Klimawandels und der Hut wird ins Meer gespült, wohin ein sich östlich vor Indien wähnender Weltenentdecker südlich vor Amerika gegebenenfalls aus dem Teich zieht und ihn Jahre später einer Verwandten in Hannover vererbt, der eine große Karriere als Tänzerin bevorsteht oder so ähnlich. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Hoffnung lässt sich teilen und verschenken. Bist du dabei? Die evangelische Jugend Oldenburg hat sich wohl überlegt, dass man in diesen außergewöhnlichen Zeiten Hoffnung und Geocaching miteinander kombinieren könne. Unter dem Titel Game of Hope rufen sie auf ihrer Internetpräsenz dazu auf, kleine persönliche Hoffnungsbotschaften mit Fremden zu teilen. Dazu sollen erfahrene Geocacher direkt loslegen und eine eigene Box platzieren. Man hat sogar schon einen Begleittext vorbereitet, der als PDF herunterladbar ist und die Zielsetzung erläutert. Nämlich Zeichen der Hoffnung zu verteilen und Finder mit den persönlichen Botschaften glücklich und hoffnungsvoll zu stärken. Das Spiel der Hoffnung jetzt auch in deinem Geocache? Ich befürchte, dass auch dieses Mal die Hoffnung stirbt, sobald das Döschen zum Review eingereicht wird. Cache-Serien mit dem Ziel, Hoffnungsbotschaften zu verbreiten und zu tauschen, haben das Geschmäckle der Agenda und werden so wohl nicht veröffentlicht werden. Schon gar nicht, wenn die individuellen Geocaching-Momente mit dem Hashtag Game of Hope versehen werden und dazu der vorbereitete Infotext dazu veröffentlicht und mit der evangelischen Jugend verlinkt wird. Da sind die Guidelines doch recht eindeutig, sofern man sich die Mühe macht, sie zu lesen. Geocache-Listings, die bestimmte Ansichten vertreten oder eine bestimmte Sache unterstützen, werden nicht veröffentlicht. Geocaching ist ein Spiel, das familienfreundlich ist und Spaß macht und nicht eine Plattform, um Ansichten zu vertreten. Ansichten sind häufig religiös, politisch, sozial oder gemeinnützig, sind aber nicht darauf beschränkt. Tja, so sieht's aus. Wieder nix. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Wie neulich jemand twitterte, benötigt man jetzt möglicherweise neben einem langen Stock einer schwedischen Baumarktkette jetzt auch noch ein Küchensieb einer deutschen Kaffeerösterkette, um im Wald die Dose zu finden. Was hat es damit auf sich? Es handelt sich um Nanos, der neueste Scheiß. Nanos im Wald unter Laub versteckt. Wir haben uns schon im Januar 2011 darüber unterhalten. Über Nanos. Kein Laub. Aber was macht das schon? Siehste? Die fährt da links rum, die wo ich Richtung eben gesagt habe. TJ links. Ja? Ich bin beeindruckt. Ja, hier ist das eben alles anders. Hier ist eben links da, wo der Daumen rechts ist. Hast du noch Themen auf deiner Liste? Wir sind ziemlich langsam unterwegs, langweilig. Ja. Und viele Pausen. Wie, du willst nach Hause? Du wolltest doch hier warten, bis irgendwer kommt oder so. Hier was hatten wir denn keiner. Hier? Ja. Ich könnte mich jetzt über Nanos auslassen. Also ich weiß letztens zum Beispiel so die kleinen Dinge, die einem so das Hobby versauen, ne? Ja? Nanos? Ja, Nanos generell nicht. Also ich wollte so mal eben so einen kleinen Beifang mitnehmen, ne? Also Nano abgreifen, ne? Hm? Hingefahren, Glück gehabt, sofort mit dem ersten Griff Nano in der Hand. Ja, und dann stand ich dann da, ne? Also das, kein Reservelogbuch dabei, ne? Nee, viel besser. Es war so eine schnöde Hutmutter. Also da hat einer einfach so eine Hutmutter genommen und hat gedacht so, hey, da papp ich jetzt das Büchlein rein. So, und jetzt wird's, jetzt wird's spannend, ja, jetzt wird's lustig. Jetzt packe ich das Büchlein rein, ne? Wird noch viel besser. Büchlein rein. Hm? Raus. Nee. Wink mal mit dem Paddling. Die war so scharfkantig, lassen wir erstmal ein bisschen suchen. Ach so. Die war so scharfkantig, der steht hier öffentlich, öffentlich auf der Reling insofern. Ja, aber nicht so eindeutig, ne? Jetzt, um kurz unseren Hörern zu erklären, was passiert. Hier ist gerade eine Familie mit zwei Kindern angekommen. Hat so ein gelbes Teil in der Hand. Und ja, jetzt haben sie die Dose gesehen, die wir vor uns auf die Treppe gestellt haben. Jetzt sind wir mal gespannt, was passiert. Sind wir sehr gespannt, was passiert. Ja, jetzt sind wir echt mal gespannt. Habt ihr sie gefunden, die Dose? Nein. Das ist genau das, was ich sage. Das Geocaching-Volk interessiert sich nicht für diese ganze Netzscheiße. Na, ist doch gut. Aber die sind ja auch noch neu. Das macht ja nichts. Die sind noch neu. Und die sind auch sehr, ja, familiär eingestellt. Kinder sind noch jung. Da macht man noch auf Familie. Aber irgendwann kommt der Tag. Aber das persönliche Gespräch mussten wir jetzt einfach rausschneiden. Ja. Das konnten wir so nicht drin lassen. Nee, das geht so nicht. Können nicht irgendwelche Leute hier, vor allen Dingen wie wir mit Leuten reden, das geht ja gar nicht. Ja. Die glauben das nachher auch. Ja, ja. Zurück zum Thema, auf das wir damals nicht mehr kamen. Es war also eine Hutmutter und die hatte darin ein recht scharfkantiges Gewinde. Das bedeutet, das Nano-Logbuch aus der Hutmutter zu bekommen, war ein Riesenproblem und ohne Werkzeug fast nicht zu machen und auch das Zurückstecken war ähnlich geartet. Unangenehm. Wer macht sowas? Tja, Fragen über Fragen. Aber mal ernsthaft. Klar kann man ein Listing einreichen, dem zu entnehmen ist, dass da ein Nano im Laub liegt. Man sucht zwar nicht die Nadel im Heu, dafür aber quasi den Nano im Laubhaufen. Kann man suchen, muss man aber nicht. Man kann es entweder ganz lassen, dann merkt der Owner schnell selbst, dass die Idee nicht angenommen wird und kommt möglicherweise zu dem Schluss, dass es eine sogenannte Scheißhausidee war, wie meine Großmutter gern zu sagen pflegte. Oder man geht hin, sucht eine erträgliche Zeit, zum Beispiel 5 Minuten, und schreibt einen DNF. Dann weint zwar vermutlich der Owner, dass die Dose doch da ist und das DNF-Log voll total unangemessen sei, aber mal ehrlich, es spielt keine Rolle, warum man etwas nicht findet. Wenn man eine angemessene Zeit mit dem Willen zum Fund gesucht hat und dennoch erfolglos blieb, dann ist ein DNF immer angemessen. Did not find. Hab's nicht gefunden. Warum spielt keine Rolle und ist vollkommen belanglos? Das muss man noch nicht einmal rechtfertigen. Es ist lediglich das Protokoll eines Fakts, in das jetzt jeder nach Belieben hineininterpretieren darf, was er möchte. Auch der Owner. Wer jedoch in diese Regel etwas anderes hineininterpretiert, der glaubt meist auch an Rudel-FTFs Fotologs und die urbane Legende, dass ein Tradi mit viel Puzzle ein Mystery ist. Eben alles, was sich in der Dosensuchgesellschaft im Laufe der Zeit so an unsinnigen Ansichten eingeschlichen hat. Das kriegt man auch nicht aus den Köpfen. Du kannst niemanden abholen, wenn du nicht weißt, wo er steht. Und mitnehmen schon gar nicht. Das versuchen Politiker zwar immer, meist jedoch nur mit mäßigem Erfolg. Selbst wenn du weißt, wo jemand steht, heißt das übrigens nicht, dass er mitgenommen werden will. Vielleicht sucht er nur eine Dose und bricht die Suche ab, weil du da stehst und auf ihn wartest. Und nach einer angemessenen Zeit hat er keinen Bock mehr und lockt DNF. Und dann weint der Owner und schon schließt sich der Kreis. Theoretisch. Praktisch wird jedoch jede noch so sinnfrei platzierte Dose von irgendjemand bis zum psychischen und oder mentalen Niedergang gesucht, weil es einen FTF zu holen gibt. Und damit hat das Dösken seine Berechtigung erlangt. Denn was gesucht wird, kann nicht schlecht sein. Ich verweise in diesem Zusammenhang gern auf den Cache GC2BATK, Just FTF. Darin ist am Rande bemerkt die Begrifflichkeit des Rudel-FTFs erläutert, weshalb ich mir das hier spare. Das Fotolog möchte ich aber dennoch erklären. Ein Fotolog kann man bei einer Webcam machen, da dies meist gefordert wird. Bei jedem physikalischen Cache mit Dose und Logbuch darf man den Fund nur dann online loggen, wenn man das vom Owner vorgesehene Logbuch signiert hat. Nicht irgendeinen Zettel oder irgendwas in einer selbst mitgebrachten Ersatzdose, weil der Cache angeblich oder tatsächlich nicht vor Ort war und man nicht ohne Punkt gehen will, weil sonst noch die letzte Zacke aus der Krone fällt. Auch wenn das Original-Logbuch nur noch ein verschimmelter Zelluloseklumpen ist und oder der vergessene Stift ohnehin nicht mehr schrieb, erwirbt man sich nicht mittels Foto die Online-Log-Erlaubnis. Nur wer tatsächlich schreibt, der bleibt. Am Rande bemerkt, Owner, die diesem Irrglauben Vorschub leisten, indem sie derartige Logs tolerieren oder sogar dazu aufrufen, auf diese Weise zu loggen, weil sie keine Lust auf eine Wartung haben, finden ihr Listing plötzlich, überraschend und unwiederbringlich im Archiv wieder. Das klingt desillusionierend, ist aber so. Geocaching ist ein Spiel voller Missverständnisse und psychischer Belastungen. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihr Headquarter oder Ihren Reviewer. Apropos Headquarter. Das Geocaching-Hauptquartier lädt uns auf eine virtuelle Reise entlang der Memory Lane ein. Und weil gerade nicht jeder in der Lage ist, rauszugehen, um zu cachen, machen Sie in diesem Jahr ein paar Dinge ein wenig anders. Darum beginnt Memory Lane dieses Jahr am 1. Juni und endet erst am 3. Januar 2021. Somit sollte es für jeden, aber auch jeden spielbar sein. Dazu bewegt man sich über das Memory Lane Spielfeld, indem man durch Funde verschiedener Geocache-Arten Punkte sammelt, um bis zu 5 neue Souvenirs zu erhalten, wofür man lediglich schlappe 200 Punkte benötigt. Diese Souvenirs kann man sich verdienen durch 10 Punkte für den ersten Geocache versteckt, 50 Punkte für die erste Geocoin, 100 Punkte für das erste Mega-Event, 150 Punkte für 1 Million Geocaches versteckt und für 20 Jahre Geocaching gibt es knallermäßig 200 Punkte. Wie kann man diese Punkte sammeln? Ein Fund bringt 5, ein Adventure Lab gefunden 5, ein Multicache gefunden 7, ein Mystery Cache gefunden 7, ein Geocache mit mehr als 10 Favoritenpunkten sogar 10. Pro Log und pro Geocache kannst du maximal 10 Punkte erhalten. Das heißt, 10 Punkte, 20 Döschen, 200 Punkte, schon ist die Welt in Ordnung. Naja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Nun soll es ja Cacher geben, die Souvenirs kategorisch ablehnen, die nicht zwangsbebildert werden wollen. Für die scheint es einen Ausweg zu geben. Unter dem Punkt "Meine Punkte sind nicht richtig, Hilfe!" lässt sich im offiziellen Blog folgender Absatz finden. Wenn du eine Notiz, einen DNF oder einen anderen Logtyp in einen Found-It-Log änderst, wird dies nicht für den Punktefortschritt gezählt. Aha! Also, liebe Souvenirverweigerer, im Falle eines Fundes einfach eine Note schreiben, abschicken und später in einen Fund ändern. Und mit dieser Serviceleistung sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gern via Twitter @RadioKRD entgegen. Wenn's gefällt, empfehlt mich weiter, wenn's nicht gefällt, sagt's TJ. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen, der DJ. Dosenhausen. Nasse Dosen.